Erst als der fünfte Engel seine Trompete blies, sah ich einen Stern vom Himmel auf die Erde fallen, und diesem Stern wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Zweiter der Stern öffnete den Brunnen des Abgrunds, und Rauch stieg daraus auf wie aus einem großen Ofen, so dass die Sonne und die Luft durch diesen Rauch verdunkelt wurden. Dritter aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und sie erhielten die gleiche Macht zu stechen wie Skorpione. Vierter Mann sagte ihnen, dass sie weder das Gras noch andere Pflanzen oder Bäume schädigen sollten, sondern nur die Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn trugen. Fünfter, es wurde ihnen erlaubt, die Menschen nicht zu töten, sondern sie 5 Monate lang zu quälen, und dieser Schmerz war so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Sechster, in dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber ihn nicht finden, sie werden sterben wollen, doch der Tod wird vor ihnen fliehen. Siebter, die Heuschrecken sahen aus wie Pferde, die für den Krieg gerüstet waren, sie hatten goldähnliche Kronen auf ihren Köpfen und Gesichter wie Menschen. Achter, sie hatten Haare wie Frauenhaare und Zähne, die Löwenzähnen glichen. Neunter, ihre Brustpanzer waren wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel klang wie das Rasseln vieler Pferdewagen, die in den Krieg fahren. Zehnter, sie hatten Schwänze und Stacheln wie Skorpione, denn in ihren Schwänzen lag die Macht, die Menschen 5 Monate lang zu verletzen. Elfter, ihr König war der Engel des Abgrunds, der auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon genannt wird. Zwölfter, das erste Unglück ist vorüber, aber danach kommen noch 2 weitere Unglücke. Dreizehnter, als der sechste Engel seine Trompete blies, hörte ich eine Stimme von den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott. Vierzehnter, die Stimme sagte zu dem sechsten Engel, der die Trompete hielt, befreie die 4 Engel, die am großen Fluss Euphrat gefesselt sind. 15. Die 4 Engel wurden befreit, denn sie waren genau für diese Stunde, diesen Tag, diesen Monat und dieses Jahr bereit, um ein Drittel der Menschheit zu töten. 16. Ich hörte, dass die Zahl der Reiterarmeen 200 Millionen betrug. 17. Ich sah die Pferde und ihre Reiter so, die Reiter trugen Brustpanzer in den Farben Feuerrot, Hyazinthblau und Schwefelgelb, die Köpfe der Pferde sahen aus wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern kam Feuer, Rauch und Schwefel. 18. Durch diese 3 Plagen, das Feuer, der Rauch und der Schwefel, die aus den Mäulern der Pferde kamen, wurde ein Drittel der Menschen getötet. 19. Die Macht der Pferde lag in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren wie Schlangen, die Köpfe hatten und damit Schaden anrichteten. 20. Die Menschen, die diese Plagen überlebten, bereuten ihre Taten nicht, sie hörten nicht auf, Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz anzubeten, obwohl diese weder sehen noch hören noch gehen können. 21. Sie bereuten auch nicht ihre Morde, ihre Zauberei, ihre sexuellen Sünden oder ihre Diebstähle.